Engivuk winkte nur mit der Hand ab. »Und was hat es mit diesem dritten Tor auf sich?« fragte Atrio. »Hier wird die Sache überhaupt erst richtig schwierig. Das ohne Schlüsseltor ist nämlich zu. Einfach zu. Punktum. Und je mehr einer hinein will, desto fester schließt die Tür. Aber wenn es einer fertig bringt, jede Absicht zu vergessen und gar nichts zu wollen, vor dem öffnet sich die Tür ganz von selbst.« Atrio senkte den Blick. »Wenn das wahr ist, wie soll es mir dann möglich sein, hindurchzukommen? Wie könnte ich es nicht wollen?« »Sagte ja schon, das ohne Schlüsseltor ist am schwersten.« »Und wenn es mir dennoch gelingen sollte, bin ich dann im südlichen Orakel? Und werde ich mit der Ujulala sprechen können?« »Ja.« »Und wer oder was ist die Ujulala?« »Keine Ahnung«, sagte der Gnom, und seine Augen funkelten wütend. »Niemand von allen, die bei ihr waren, hat es mir verraten wollen. Es ist zum Haare ausraufen, wenn man noch welche hat. Wenn du bis zu ihr vordringst, Adrio, wirst du's mir dann endlich sagen? Wirst du? Ich komm noch um vor Wissbegier und niemand will mir helfen. Bitte versprich mir, dass du's mir sagen wirst.« Atrio stand auf und blickte zu dem großen Rätseltor hinüber. »Ich kann es dir nicht versprechen, Engivuk, obgleich ich dir gern meine Dankbarkeit beweisen würde, aber wenn niemand je darüber gesprochen hat, wer oder was die Ujulala ist, so muss es einen Grund dafür geben. Und ehe ich den nicht kenne, kann ich nicht darüber entscheiden, ob einer es wissen darf, der nicht selbst vor ihr gestanden hat.« »Dann mach, dass du wegkommst!« schrie der Gnom ihn an und rannte in die kleine Höhle hinein. Urgel kam an Antrio vorbei, kicherte und sagte, »Ihr meint's nicht so, der alte Schrumpfkopf ist nur wieder mal schrecklich enttäuscht wegen seiner lächerlichen Forschungen. Möchte eben zu gern der sein, der das große Rätsel gelöst hat, der berühmte Gnom Engivuk. Nimm's ihm nicht übel.« »Nein«, sagt Atrio, »sag ihm bitte, dass ich ihm von ganzem Herzen danke für alles, was er für mich getan hat. Und auch dir danke ich. Wenn es mir erlaubt ist, werde ich ihm das Geheimnis sagen, falls ich zurückkomme.« Damit wandte er sich ab und ging fort auf das große Rätseltor zu. Atrio hatte sich ihm bald bis auf etwa 50 Schritte genähert. Das Felsentor war viel riesenhafter, als er es sich aus der Entfernung vorgestellt hatte. Vor und zwischen den beiden Pfeilern lagen unzählige Totenschädel und Gerippe. Die Knochenreste der Besucher, die versucht hatten, das Tor zu durchschreiten und durch den Blick des Sphinxen für immer erstarrt waren. Das Mondlicht überflutete die beiden gewaltigen Wesen, und während er langsam auf sie zuging, schienen sie ins Unendliche zu wachsen. Atrio empfand Furcht. Es war nicht so sehr die Furcht vor der Gefahr, die ihm drohte, es war die Furcht vor dem Unbegreiflichen, vor dem über alle Maßen Großartigen, vor der Wirklichkeit des Übermächtigen, die seine Schritte immer schwerer machte, bis er sich fühlte, als sei er aus kaltem, grauem Blei. Er hielt den Kopf gesenkt und ging sehr langsam Fuß vor Fuß auf das Felsentor zu.